wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister? Ihr, die auf Erden lebt in Ach und Weh, aufsammelt eure schwachen Lebensgeister und lernt vom guten Dr. Galilei des Erdenglückes großes ABC. Gehorsam war des Menschen Kreuz von je. Wer nicht auch mal gern sein eigener Herr und